Doch Chiklin und der Bär schritten durch die peitschenden Schneemassen geradewegs die Dorfstraße entlang, denn für Chiklin war es unannehmbar, auf die Launen der Natur einzugehen. Nastja jedoch verwahrte er vor der Kälte unter seiner Jacke, nur ihren Kopf ließ er herausschauen, damit sie sich in der warmen Dunkelheit nicht ängstigte. Das Mädchen sah unentwegt nach dem Bären. Es freute sie, dass auch die Tiere zur Arbeiterklasse gehörten. Der Schmiedegehilfe seinerseits sah in Nastja die verloren geglaubte Schwester, mit der gemeinsam er sich am Bauche der Mutter gelabt hatte, im Sommerwald seiner Kindheit. Begierig, Nastja eine Freude zu machen, sah sich der Bär um. Es musste doch etwas geben, das er fangen oder herausbrechen konnte, um es Nastja zu schenken. Doch kein einziger, auch nur einigermaßen glückverheißender Gegenstand ließ sich finden, ringsum nur Karten aus Lehm und Stroh und Flechtzäune. Da spähte der Schmiedegehilfe in das Schneegestöber, fing blitzschnell etwas Winziges heraus und hielt es Nastja in der geschlossenen Tatze vors Gesicht. Nastja holte aus der Tatze eine Fliege, obwohl sie doch wusste, dass es jetzt keine Fliegen mehr geben konnte. Sie waren ja gegen Ende des Sommers gestorben. Der Bär machte jetzt die Dorfstraße entlang Jagd auf Fliegen. Ganze Wolken von Fliegen kamen sich mit dem Schneegestöber vermengend durch die Luft geflogen. »Wo kommen bloß die Fliegen her, mitten im Winter?« fragte Nastja. »Daran sind die Kulaken schuld, meine Kleine«, sagte Chiklin. Nastja zerquetschte die fette Kulakenfliege, die ihr der Bär geschenkt hatte, und bemerkte dazu: »Töte sie als Klasse. Sonst gibt es Fliegen im Winter, aber nicht im Sommer, und die Vögel haben nichts zu fressen.« Vor einem ordentlichen, solide gebauten Haus fing der Bär an, laut zu brüllen, vergaß die Fliegen und das Mädchen und war nicht zum Weitergehen zu bewegen. Ein Frauengesicht erschien am Fenster, und wie bereitgehalten schoss ein Tränenstrom über die Scheibe. Angesichts der Erscheinung riss der Bär den Rachen auf und heulte rasend vor Wut, so dass die Frau vom Fenster zurückprallte. »Kulakengesindel«, sagte Chiklin, ging auf den Hof und machte von innen das Tor auf. Auch der Bär trat über dieses Grenzzeichen des Hofbesitzes hinweg. Chiklin und der Schmiedegehilfe nahmen zunächst die unauffälligen Wirtschaftsgebäude in Augenschein. In der Scheune unter Spreu lagen tote Schafe, vier oder mehr. Als der Bär eines mit der Hintertatze anstieß, brummten Fliegen auf. Sie lebten in den heißen Fleischesklüften der Kadaver wie die Made im Speck. Und wenn sie sich genug gemästet hatten, flogen sie behäbig hinaus ins Schneegestöber, ohne dass ihnen die Kälte etwas anhaben konnte. Aus der Scheune zog ständig ein warmer Hauch. In den Leibeshöhlen des abgeschlachteten Viehs musste eine gewaltige Hitze herrschen, vergleichbar mit der von sommerlich schwelenden Torfböden. Doch die Fliegen fanden hier normale Lebensbedingungen. Chiklin wurde schlecht in der großen Scheune. Ihm war, als stünde er vor glühend heißen Dampfbadöfen, während Nastja vor dem Gestank die Augen zusammenkniff und sich wunderte, dass es in Kolchos winters so warm war und dass man hier die vier Jahreszeiten abgeschafft hatte, von denen ihr Pruschewski in der Baugrubenbaracke erzählt hatte, damals, als auf den herbstlich leeren Feldern der Gesang der Vögel verstummte. Der Schmiedegehilfe ging aus der Scheune zum Haus hinüber, und nachdem er im Flur sein hasserfülltes Gebrüll wiederholt hatte, schleuderte er eine mächtige, altehrwürdige Truhe mit solcher Wucht die Vortreppe hinunter, dass unzählige Zwirnrollen daraus hervorsprangen. Chiklin traf im Haus nur die Bäuerin und einen Jungen an. Der Bengel hockte schnaufend auf dem Topf. Seine Mutter saß inmitten der Stube hingegluckt, als sei ihr die ganze Körpersubstanz nach unten gesackt. Sie hatte aufgehört zu schreien, sperrte nur noch den Mund auf und versuchte Luft zu bekommen. »Mann, hey, Mann!« rief sie endlich, blieb aber bewegungsunfähig, weil Kummer gelähmt, sitzen. »Was ist?« ließ sich eine Stimme auf dem Ofen vernehmen. Dann knarrte der ausgetrocknete Sarg und hervorgekrochen kam der Herr des Hauses. »Sie sind da«, brachte die Frau stockend hervor. »Begrüße sie. Ach, mein armer Kopf, was musst du alles aushalten?« »Raus«, befahl Chiklin der gesamten Familie. Der Schmiedegehilfe zog den Bengel sacht am Ohr, woraufhin dieser prompt vom Topf hochsprang, der Bär aber setzte sich, da er noch nie dergleichen gesehen hatte, auf das niedrige Gefäß, um es auszuprobieren. Der Junge, nur im Hemd, starrte fassungslos auf den vor ihm sitzenden Bären. »Onkel, gib mir mein Aa wieder!« bettelte er, doch der Bär, der unter der unbequemen Körperhaltung litt, knurrte ihn nur an. »Raus!« wiederholte Chicklin an den Kulakenbevölkerungsteil gewandt. Der Bär entließ, ohne sich vom Topf zu rühren, seinem Rachen einen Brülllaut, auf den der Besitzende antwortete, »Wozu der Lärm, meine Herren Eigentümer, wir gehen ja schon!« Der Schmiedegehilfe entsann sich, wie er in früheren Jahren auf den Besitzungen dieses Bauern Stubben gerodet hatte und in seinem unsäglichen Hunger Gras fressen musste, denn von dem Bauern bekam er nur eine einzige Mahlzeit, das, was die Schweine abends übrig ließen. Meistens aber legten sich die Schweine in den Futtertrog und fraßen im Schlaf die Ration des Bären auf. Als ihm das wieder einfiel, erhob sich der Bär von dem Geschirr, nahm den Bauern bequem in den Griff und quetschte ihm den Leib mit solcher Gewalt, dass Schmalz und Schweiß durch die Haut spritzten, dabei brüllte er dem Bauern die unterschiedlichsten Laute ins Ohr. Vor lauter Jähzorn und vom Hörensagen gelang es dem Bären beinahe, die menschliche Rede nachzuahmen. Der Besitzende wartete, bis der Bär von ihm abließ, dann ging er, so wie er war, nach draußen, und er war schon am Fenster vorüber, als ihm die Frau nachstürzte, den Jungen elternlos zurücklassend. Der stand eine Weile in dumpfer Sprachlosigkeit, plötzlich aber packte er den Topf und rannte Vater und Mutter hinterdrein. »Ganz schön gerissen«, sagte Nastja, als sie sah, wie der Junge mit dem Topf verschwand. Von nun an wurde das Vorkommen von Kulaken massierter. Schon drei Höfe weiter brüllte der Bär erneut, um die Anwesenheit des Klassenfeindes anzuzeigen. Chicklin übergab Nastja dem Schmiedegehilfen und ging allein ins Haus. »Na, mein Lieber, was führt dich zu mir?« fragte der Bauer freundlich und gefasst. »Mach, dass du rauskommst«, antwortete Chicklin. »Habe ich etwas nicht recht gemacht? Wir brauchen einen Kolchos und du willst ihn uns kaputt machen.« Der Bauer sann in aller Ruhe nach, als handle es sich um ein herzliches Gespräch. »Der Kolchos ist auch für euch nicht das Richtige.« »Hau ab, Dreckskerl!« »Na schön, ihr macht also aus der ganzen Republik einen Kolchos und die ganze Republik wird zu einer Einzelwirtschaft.« Chicklin rang nach Atem, er stürzte zur Tür, riss sie auf, um die Freiheit zu erschauen. Auch er war einst gegen die ins Schloss gefallene Tür einer Gefängniszelle angerannt, außerstande sich mit dem Kerker abzufinden, schreiend unter der knirschenden Gewalt seines Herzens. Er wandte sich von dem vernünftigen Bauern ab, denn er wollte keine Zeugen für diesen flüchtigen Anfall von Kleinmut, der nur die Arbeiterklasse etwas anging. »Was geht's dich an, du Strolch? Wenn's uns passt, können wir einen Zaren einsetzen und genauso schnell können wir ihn wieder wegpusten. Los, verschwinde!« Hiermit packte Chicklin den Bauern in der Quere und trug ihn nach draußen, wo er ihn in einen Schneehaufen warf. Der Bauer war aus Geiz unverheiratet geblieben. Seine gesamte Fleischeskraft hatte er auf die Anhäufung von Besitztum verwandt, auf das Glück einer gesicherten Existenz. Und so wusste er jetzt nicht, was er empfinden sollte. »Habt ihr mich glücklich liquidiert?« rief er in seinem Schneehaufen. »Passt bloß auf! Heute beseitigt ihr mich, und morgen werdet ihr selber beseitigt. Zu guter Letzt kommt bloß noch euer oberster Mensch im Sozialismus an.« Vier Höfe weiter stimmte der Schmiedegehilfe schon wieder sein hasserfülltes Gebrüll an. Der bedauernswerte Bewohner kam aus dem Haus gestürzt, in der Hand eine Plinse. Der Bär wusste noch, wie ihn dieser Mühlenbesitzer mit der Wurzelpeitsche geschlagen hatte, sobald er vor Erschöpfung den Balken losließ, mit dem er den Mühlstein zu drehen hatte. Dieses Bäuerlein ließ für seine Mühle nicht den Wind arbeiten, sondern den Bären, denn so braucht er keine Steuern zu bezahlen. Er barmte jedoch wie der letzte Tagelöhner und kroch zum Essen mit seiner Frau jedes Mal unter die Bettdecke. Wenn die Frau wieder einmal schwanger war, verhalf er der Müller eigenhändig zu einer Fehlgeburt. Er liebte einzig und allein seinen erwachsenen Sohn, den er längst zu einem städtischen Parteimitglied gemacht hatte. »Da ist Mischka«, sagte der Müller und schenkte dem Bären die Plinse. Der Bär wickelte die Plinse um seine Tatze und verpasste dem Kulaken eine derartige Ohrfeige, dass er trotz der Backwerkspufferung mit einem kurzen Ächzer zu Boden ging. »Runter vom Eigentum der Dorfarmut«, sagte Chicklin, »raus aus dem Kolchos und nimm dir ja nicht raus, am Leben zu bleiben.« Der Besitzende blieb eine Weile liegen, kam aber wieder zu sich. »Zeig mir ein Papier, ob du eine richtige Amtsperson bist.« »Eine Amtsperson soll ich sein?«, sagte Chicklin. »Ich bin ein Niemand.« »Die Partei, das ist unsere Amtsperson.« »Dann zeig mir eben die Partei. Ich will wissen, wie sie aussieht.« Auf Chicklins Gesicht trat ein feines Lächeln. »Von Angesicht kennt sie niemand. Ich selber spüre sie eben noch. Du hast heute auf dem Floß zu erscheinen, kapitalistischer Hundesohn.« »Soll er fahren übers Meer, fahren immer kreuz und quer«, sagte Nastja. »Solche Hundesöhne machen uns bloß Kummer.« Chicklin und der Schmiedegehilfe befreiten noch 6 Häuser, die mit dem Fleisch und Blut von Knechten erschuftet waren, und kehrten auf den Orkhof zurück, wo die vom Kulakentum gesäuberten Massen auf irgendetwas zu warten schienen. Der Aktivist verglich die eingetroffene Kulakenklasse mit seiner Bevölkerungsaufschlüsselung, und als er völlige Übereinstimmung feststellte, freute er sich und lobte Chicklin und den Schmiedegehilfen für ihr Handeln. Chicklin zollte seinerseits dem Aktivisten Anerkennung. »Du bist ein Kerl mit Bewusstsein«, sagt er. »Die Klassen witterst du wie ein Tier.« Der Bär, der sich nicht mitteilen konnte, stand eine Weile abseits, dann trottete er zur Schmiede hinüber und verschwand im von Fliegen durchsurrten Schneegestöber. Nur Nastja sah ihm nach, und sie bemitleidete den alten Bären mit seinem angesenkten Fell wie einen Menschen. Pruschewski hatte inzwischen das Floß fertig gezimmert und blickte die anderen mit dem Ausdruck der Bereitschaft an. »Miststück«, sagte Jartschew, »du guckst wie einer, der nicht weiß, wo er hingehört. Mehr Mumm, nicht so zimperlich, der Erfolg entscheidet. Du denkst wohl, wir haben es hier mit Menschen zu tun. Bloß die äußere Haut sieht so aus. Ehe wir auf Menschen stoßen, müssen wir noch lange wandern. Das ist es ja, was mich so wurmt.« Auf ein Kommando des Aktivisten bückten sich die Kulaken, stemmten sich gegen das Floß und schoben es hinunter ins Flusstal. Jartschew kroch hinterher, um sich davon zu überzeugen, dass die Kulaken wirklich mit der Strömung zum Meer hin entschwänden. Erst dann konnte er sicher sein, dass der Sozialismus kommen und zu Nastjas Mitgift gehören würde, während er, Jartschew, dann eingehen durfte wie ein abgelebtes Vorurteil. Doch obwohl er sich von der Fernliquidierung der Kulaken überzeugt hatte, fand Jartschew keinen Seelenfrieden. Er war bedrückt, ohne zu wissen, weshalb. Er hatte lange zugesehen, wie das Floß systematisch von der schneegesäumten Flussströmung davongetragen wurde, wie der Abendwind das dunkle, tote Wasser kräuselte, das sich durch eisige Gefilde seinen Weg bahnte, dem fernen Abgrund entgegen, und in seinem Herzen hat er nichts als Trauer und Verzagtheit gespürt. Denn selbstverständlich war für die Schicht der erbärmlichen Krüppel kein Platz im Sozialismus. Und so würde man eines Tages auch ihn liquidieren und in einer lautlosen Ferne verschwinden lassen. Die Kulaken auf dem Floß sahen nur in eine Richtung, dahin, wo Jartschew hockte. Die Menschen wollten sich für alle Zeiten die Heimat einprägen und ihren letzten glücklichen Menschen. Schon verschwand der Kulakentransport an einer Biegung hinter Ufergestrüpp und Jartschew verlor den Klassenfeind aus den Augen. »Hey, ihr Parasiten, lebt wohl«, schrie er den Fluss hinab. »Leb wohl«, riefen die Kulaken zurück, während sie weiter dem Meer entgegentrieben. Auf dem Orkhof ertönte zum Vorwärtsschreiten anfeuernde Musik. Jartschew kroch hastig den lehmigen Hang hinauf dem Kolchosfest entgegen, obwohl es ja die ehemaligen Teilhaber des Imperialismus waren, die da feierten, abgesehen von Nastja und anderen Kindern. Der Aktivist stellte den Radiolautsprecher auf die Vortreppe, es erklang der Marsch der Jugend und der ganze Kolchos begann freudig auf der Stelle zu trampeln, ebenso die herbeigewanderten Gäste. Die Gesichter der Kolchosbauern strahlten wie frisch gewaschen. Es tat ihnen um nichts mehr leid. In ihrer Brust war nur noch das Gefühl von Kühle und Leere. Als eine andere Musik einsetzte, trat Jelisej in die Mitte, stampfte mit dem Fuß auf und fegte tanzend über den Erdboden hinweg, ohne den Oberkörper zu verrenken, ohne Lidschlag seiner weiß blitzenden Augen. Stocksteif durchtanzte er die stehende Menschenmenge, präzise Rumpf und Knochen gebrauchend. Allmählich kam Leben in die Bauern. Sie begannen einander zu umkreisen, und die Frauen hoben übermütig die Arme in die Höhe, ihre Beine unterm Rock gerieten wie von selbst in tanzende Bewegung. Die Gäste warfen ihre Beutel ab, forderten die hiesigen Mädchen zum Tanz auf und wirbelten in der Hocke über den Boden, labten sich an Küssen ihrer Liebsten, der Kolchosmädchen. Die Radiomusik brachte immer mehr Leben in die Leute, die passiveren Bauern begnügten sich mit freudigen Zurufen, die aktiveren aber entwickelten allseitig das weitere Tempo des Festes, und sogar die vergesellschafteten Pferde kamen eines nach dem anderen auf den Orkhof, um wiehernd in das tosende Menschenglück einzustimmen. Der Schneesturm hatte sich gelegt. Verschwommen deutete sich ein Mond an einem fernen Himmel an, der befreit war von Wirbelwind und Regenwolken und so wüstenleer, dass er die Möglichkeit ewiger Freiheit verhieß, zugleich aber auf furchterregende Weise vor einer Freiheit ohne Nächstenliebe warnte. Unter diesem Himmel, auf dem reinen Schnee, der allerdings stellenweise schon von Fliegen bedreckt war, hielt das Volk sein Gemeinschaftsfest ab. Selbst diejenigen, die schon lange auf dieser Erde lebten, wurden mitgerissen und strampelten sich selbstvergessen ab. »Ach, du Sowjetunion, unser Mütterlein«, rief ein Bauer, der vor Lebenslust alles ringsum zu vergessen schien und sich, seine Künste zeigend, auf Bauch, Backen und Mund klatschte. »Holt euch unsere Sowjetschöne, sie ist noch zu haben.« »Jungfrau oder Witwe?« fragte aus dem Tanz heraus einer der Gäste. »Jungfrau«, erklärte der muntere Bauer, »siehst du nicht, wie sie sich hat?« »Macht nichts«, rief der Gast zurück, »soll sie ruhig die Widerspenstige spielen, wir machen noch aus ihr ein braves Weib, das geht schon klar.« Nastja wollte nicht länger von Tschiklin auf dem Arm getragen werden, sie war nicht davon abzuhalten, inmitten der wild dahinjagenden Bauern herumzuhopsen. Jartschew kroch durch das Gewühl und schlug allen, die ihm in die Quere kamen, gegen die Beine, und dem fremden Bauern, der die Sowjetunion als Mädchen verkuppeln wollte, versetzte Jartschew einen Schlag in die Seite, damit er sich keine falschen Hoffnungen mache. »Willst du wohl aufhören, laut zu denken, was dir gerade einfällt? Hast wohl Lust zu einer kleinen Flussfahrt?« Der Gast bekam einen gewaltigen Schreck und es reute ihn, überhaupt gekommen zu sein. »Genosse Krüppel, ich werde nicht mehr laut denken, bloß noch flüstern.« Tschiklin sah der dicht gedrängten, jubelnden Menge zu, und in seine Brust zog der Friede des Gerechten ein. Auf seiner hohen Treppe überschaute er die Reinheit des Mondlichtes, die Wehmut des zum Erliegen gekommenen Seins, den demutsvollen Schlaf der ganzen Welt, die in Ordnung zu bringen so viel Mühe und Qual gekostet hatte, dass man daran nicht denken durfte, weil sie sonst wieder die Angst vor dem Weiterleben eingestellt hätte. »Nastja, werd nicht kalt, komm lieber her zu mir«, rief Tschiklin. »Mir ist überhaupt nicht kalt, alle atmen doch hier«, sagte Nastja und lief vor Jartschew her, der sie unter zärtlichem Geheul einzuholen suchte. »Reib die Händchen gegeneinander, sonst werden sie ganz klamm. Um dich herum ist so viel Luft und du bist noch so klein.« »Ich hab sie mir schon gerieben, sitz endlich still.« Das Radio hörte mitten im Musikstück auf zu spielen. Das Volk jedoch tanzte weiter, so dass der Aktivist rief, »Halt! Wartet, bis der Ton wiederkommt.« Es gelang Pruschewski schnell, das Radio zu reparieren. Allerdings ertönte statt Musik eine Männerstimme. »Achtung! Eine Durchsage. Stellt Weidenruten bereit!« Wonach das Radio abermals versiegte. Der Aktivist lauschte der Durchsage. Gedankenversunken versuchte er, sie sich einzuprägen, um die Weidenruten-Kampagne ja nicht zu verpassen, denn dies brächte ihn im ganzen Kreis als Bummler in Verruf, so wie das vorige Mal. Da hatte er doch tatsächlich vergessen, das leidige Strauchwerk organisatorisch zu erfassen, und der gesamte Kolchos saß nun ohne Weidenruten da. Pruschewski versuchte, das Radio wieder zu reparieren, die Zeit verstrich und der Ingenieur bastelte noch immer mit klammen Fingern an dem Mechanismus. Sein Bemühen blieb erfolglos, weil er nicht davon überzeugt war, dass das Radio den Armen Trost bedeutete und dass ihn selbst noch einmal eine Liebestimme erreichen würde. Mitternacht war nun schon nah. Der Mond stand hoch über den Zäunen und im demutsvollen, altersgebrechlichen Dorf. Die toten Klettenblätter glänzten, mit feinem Schneestaub überfroren. Eine verirrte Fliege wollte sich auf einem der eisigen Blätter niederlassen, schnellte jedoch zurück und stieg brummend hinauf zum Mondlicht, wie die Lerche zur Sonne. Die Kolchosmassen, noch immer in ihrem schwerfälligen, stampfenden Tanz begriffen, fingen nun auch noch an, leise zu singen. Die Worte waren nicht zu verstehen, doch ließ sich ein klagendes Glück ähnlich der Weise eines sich mühsam dahinschleppenden Wanderers heraushören. »Jarchev, sieh zu, dass Schluss wird«, sagte Tschiklin. »Die sind wohl schon hinüber vor lauter Freude, tanzen und tanzen.« Jarchev brachte Nastja zum Orkhof, legte sie schlafen und kam zurückgekrochen. »Hey, ihr Organisierten, jetzt habt ihr genug getanzt. Hat euch wohl Spaß gemacht, Kanaillen?« Doch die Kolchosmassen, berauscht vom Tanz, schenkten Jarchev keinerlei Beachtung, stampften bleiern weiter unter der schirmenden Glocke des eigenen Gesangs. »Wollt ihr eine Abreibung, die könnt ihr haben!« Jarchev kroch die Treppe hinunter, zwängte sich zwischen die zappelnden Beine, packte die Menschen ganz einfach an den unteren Gliedmaßen und zog sie zu Boden, damit sie zur Ruhe kämen. Die Menschen sanken um wie leere Hosen. Jarchev bedauerte sogar, dass sie allem Anschein nach seine Beihilfe nicht bemerkten und sich widerstandslos ergaben. »Wo ist denn Wostschew?« fragte Tschiklin besorgt. »Was sucht er bloß so weit weg, dieser kleinen Proletarier?« Nach Mitternacht, als Wostschew noch immer nicht zurückgekehrt war, machte sich Tschiklin auf, um ihn zu suchen. Er ging bis zum Ende der verödeten Dorfstraße, traf aber keine Menschenseele, nur der Bär schnarchte in der Schmiede, dass es in der gesamten Mondscheinumgebung zu hören war, und ab und an hustete der Schmied. Ringsum war es still und wunderbar. Tschiklin blieb in staunender Nachdenklichkeit stehen. Schicksalsergeben schnarchte noch immer der Bär, um Kräfte zu sammeln für den nächsten Arbeitstag und für ein neues Lebensgefühl. Nie mehr würde er die Kulaken, die ihn so gepeinigt hatten, zu Gesicht bekommen. Von nun an durfte er sich seines Daseins freuen. Gewiss würde er mit noch größerem Herzenseifer auf Hufeisen und Radreifen einhämmern, wusste er doch, dass eine geheime Kraft in die Welt getreten war, die im Dorf nur die mittleren Menschen übrig gelassen hatte, solche, die ihm gefielen, die schweigend Nützliches schufen und ein Teilchen vom Glück spürten. Der allumfassende Sinn des Lebens und das weltumspannende Glück freilich mussten einstweilen noch in der Brust des erdeschachtenden Proletariats verschlossen bleiben, damit Tschiklin und der Bär wenigstens hoffen und atmen konnten, damit ihre werktätigen Hände fest und ausdauernd blieben. Tschiklin schloss sorgsam ein aufgesperrtes Tor, dann sah er prüfend die Dorfstraße hinunter, ob dort alles beisammen sei, und als er eine achtlos weggeworfene Jacke erblickte, hob er sie auf und brachte sie in den Flur des nächstgelegenen Hauses, mochte sie zum Wohle der Werktätigen aufbewahrt werden. Den Oberkörper in Zuversicht und Hoffnung vorgebeugt, ging Tschiklin die hinteren Gehöftteile ab, noch immer auf der Suche nach Wostschew. Er kletterte über Zäune und Spaliere, kam an Häuserlehmwänden vorüber, richtete schiefstehende Pfähle gerade und spürte die ganze Zeit über, dass gleich hinter diesen jämmerlichen Abgrenzungen die unendliche Winterleere ihren Anfang nahm. Wie leicht konnte Nastja in einer so fremden Welt erfrieren, denn diese Erde war nicht für zarte Kinder eingerichtet. Nur Naturen wie der Schmiedegehilfe konnten das Leben hier ertragen, und selbst er war darüber ergraut. »Ich war noch nicht geboren, und du hast hier schon gelegen, armes, stilles Ding«, ließ sich ganz in der Nähe Wostschews Stimme vernehmen. »Wie lange hältst du das schon aus? Komm, wärme dich.« Tschiklin musste den Hals verdrehen, um Wostschew zu sehen, der sich hinter einem Baum bückte und etwas in einen bis oben gefüllten Sack steckte. »Was machst du da?« »Nichts«, sagte Wostschew. Er schnürte dem Sack den Hals zu und nahm die Last auf den Rücken. Sie gingen zum Übernachten auf den Orkhof. Der Mond war tief herabgeglitten, im Dorf lagerten schwarze Schatten, alles schien in Schweigen erstarrt. Nur der Fluss regte sich vor Frost gerinnend zwischen seinen von Menschen bewohnten Ufern. Der Kolchos lag auf dem Orkhof in durch nichts zu erschütterndem Schlaf. Im Orkhaus brannte eine Sicherheitslampe, das einzige Lichtzeichen in dem erloschenen Dorf. In ihrem Schein war der Aktivist geistig tätig. Er malte Spalten für ein Verzeichnis, in das er sämtliche Angaben über die glückliche Lösung der Klein- und Mittelbauernfrage eintragen wollte, um das formale Bild zu verewigen und den Erfahrungen grundlegenden Charakter zu verleihen. »Schreib auch meine Habe auf«, sagte Wostschew, indem er seinen Sack ausschüttete. Er hatte im Dorf lauter armselige, verstoßene Gegenstände aufgesammelt, das Namenlose und das Missachtete, auf das ihm im Sozialismus Genugtuung werde. Dieses dulderisch Hinfällige hatte einmal die blutwarmen Leiber der ausgebeuteten Knechte und Tagelöhner berührt. Ihm hatte sich für alle Ewigkeit die Mühsal des geduckten Lebens eingeprägt, das ohne Sinnbewusstsein vertan worden war und würdelos unterm Roggenstroh der Erde geendet hatte. Ohne sich über sein Tun Rechenschaft abzulegen, wie aus bloßem Sparsamkeitstrieb, häufte Wostschew in seinem Sack die dingliche Hinterlassenschaft der verlorenen Menschen an, die wie er ohne Wahrheit gelebt hatten und die vor dem siegreichen Ende abtreten mussten. Nun stellte er sie, diese liquidierten, stumm in der Erdentiefe liegenden Arbeitssklaven, vor das Angesicht der Macht und der Zukunft, um für sie Genugtuung zu fordern, vermittels einer organisierten, ewig gültigen Sinngebung. Der Aktivist registrierte die mit Wostschew eingegangenen Gegenstände, zu welchem Zwecke er an den Rand seiner Liste eine Spezialrubrik quetschte: Verzeichnis der als Klasse vom Proletariat zu Tode liquidierten Kulaken, Bezug nehmend auf die herrenlosen Besitztumshinterlassenschaften. Stellvertretend für die Menschen trug der Aktivist die Zeugnisse ihrer einstigen Existenz ein. Einen Bastschuh aus dem vorigen Jahrhundert, einen Zinnohrring, wie ihn die Schäfer trugen, ein einzelnes Hosenbein aus Drillig und was der Ausrüstungsgegenstände werktätiger Besitzloser mehr waren. Zu diesem Zeitpunkt machte Jatschew, der mit Nastja auf dem Fußboden lag, das Mädchen versehentlich wach. »Dreh dich rum mit dem Mund zur anderen Seite, du Trottel, putz dir wohl nie die Zähne«, sagte Nastja zu dem Invaliden, der sie vor dem kalten Türzug zu schützen suchte. »Die Burschnis haben dir schon die Beine abgesägt. Willst du, dass dir auch noch die Zähne rausfallen?«